Die Autorin Irina Liebmann hat immer wieder ihre Heimatstadt Berlin zum Thema von Geschichten gemacht. Diesmal ist es eine eigenwillige, spröde und wehmütige Liebeserklärung an einen magischen Ort in Berlin-Mitte. Das Lied vom Hackeschen Markt. Hörspiel von Irina Liebmann. Musik Christoph Grund. Das Lied vom Hackeschen Markt. Entrée! Hier sollen mal Trümmer gelegen haben. Wie uninteressant, wie uninteressant. Hier war dann auch Ost-Berlin. Wie uninteressant, wie uninteressant. Ja, was ist denn interessant? Ja, was denn? Ja, was ist denn interessant für mich? Das Schiff, die Ecke, der Platz. Mein Platz in meinem Café. Abgehauen und da geblieben, weg und wieder her. Berlin, Berlin, zum letzten Mal, was kriege ich dafür? Der Hackesche Markt ist ein Café am Hackeschen Markt. Der Hackesche Markt ist mein Café am Hackeschen Markt. Der Hackesche Markt ist natürlich auch der Hackesche Markt. Das Dreieck, das übrig bleibt zwischen drei Linien der Straßenbahn und nochmal zwei Straßen ohne die Straßenbahn. Also fünf Straßen im Ganzen. Der Kreuzungspunkt, also zwischen abgerundeten Häuserecken und einem Stückchen Rasen vor dem alten roten S-Bahnhof. Das war mal und heißt jetzt der Hackesche Markt. Hier scheint die Sonne anders, hier ist es immer schön, hier will doch jeder sein und auf der Straße gehen. Das sagt sich so leicht hin, das ist das Schwerste, das kann nicht jeder. Und es ist das Erste, wenn ich Berlin erreiche, wenn ich am Leben bin, wenn ich die Kräfte habe, dann fahr ich zu ihm hin. Setz mich in mein Kaffeehaus, seh aus dem Fenster raus, seh all die anderen Leute sich über Wasser halten, weil sie ja alle kommen, die Neuen und die Alten. Pflastertreter hier die Menschen in Mitte. Braucht man Kraft, um hierher zu kommen? Ja, natürlich, viel Kraft. Und warum? Ja, warum? Weil es nicht das erste Mal ist? Wahrscheinlich, dass man dort sitzt und aus dem Fenster sieht? Nein, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Es gab hier niemals ein Kaffee. Jedenfalls nicht in meinem Leben. Hier waren die Rollläden runtergelassen für 50 Jahre. Hier bin ich 1000 Mal vorbeigegangen. Ohne zu ahnen, dass ich einmal so den Blick haben würde auf die Kreuzung. Ein Blick aus halber Höhe im Sitzen nämlich, hinter einer richtig großen Fensterscheibe, in einem richtig großen Raum. Für sowas sind wir nach Prag gefahren früher. Aber... Was ist das Café Slavia? Gegen den Hackischen Markt. Was ist die Moldau gegen die Spree? Ein großer Fluss gegen ein ganz zerquältes Wasser. Doch schwarz sind sie beide nur inzwischen. Und mein Fluss, das ist eben die schwarze und in Stein gefasste Spree. Wer gern am Wasser sitzt, der soll zum Wasser gehen. Man muss nur unter dem S-Bahn-Bogen dort vorne hindurch. Dahinter ist immer noch eine Wiese, da ist das Ägyptische Museum. Dort bauen sie immer noch an der Postkartenwelt der Berliner Innenstadt. Das Café am Hackischen Markt heißt Hackischer Markt. Also kann man auch sitzen im Hackischen Markt. Man kann im Hackischen Markt Kaffee trinken und Zeitung lesen. Es ist gar nicht feucht hier drin. Es ist trocken und warm. Nur draußen, da ist etwas Windiges, Feuchtes immerzu in der Luft. Das kommt vom Regen, das kommt vom Schnee. Nein, es kommt von unten. Und es kommt auch hier rein, hier, wo wir sind. Im Café hier sind alle schwarz angezogen. Nur Haare blond, lockenrot, bis in die Knie. Kehlen. Nein, die sieht man nie. Die Haare fallen, über die Stuhllehnen wallen. Über Stuhllehnen, mit der Kopf dazu. Dreht sich nicht um. Ein Mädchen am Tisch nebenan zieht unentwegt eine Haarsträhne lang. Blondierte lange Haarsträhne. Reicht über den ganzen Tisch. Der ist ja nicht groß. Bis ein Greis an den Tisch kommt, sie strahlt, trägt die Tasse Kaffee gleich nach hinten, wo sein Platz ist, und alles viel dunkler. Tisch ist leer. Wer war das? Zwei ältere Ehepaare kommen ungekämmt herein. Wenig gekämmt. Oder vor langer Zeit gekämmt. Schlecht gekämmt. Recht nachlässige Ehepaare sind das. Aber geistig anspruchsvoll. Arm, aber ehrlich. Und alle erklären sich ständig die Gegend. Sie referieren den Ort und trinken hier nur eine Kleinigkeit. Wasser und Tee. Am Nebentisch Mutter und Tochter. Die Mutter, die freie Frau, hat vergessen, ihre Schiebermütze so keck nach hinten zu drehen, wie sie es tut, wenn sie, vermutlich immer allein, sonst hätte ihr schon jemand gesagt, dass diese Mütze ihr nicht steht, durch die Stadt geht. Gerade hat sie leise gesagt, es hätte doch vielleicht auch ein schöneres Café gegeben, weil sie doch gleich wieder abfahren muss. Und wie weit es zum Bahnhof wäre und ob die Tochter heute schon etwas gegessen hätte. Die Mütze sitzt schief, die Haare verklebt. Die Mutter ist eine arme alte Frau auf einmal mit einer Tochter, die keinen Bissen herunterbekommt und froh sein wird, wenn sie abfährt. Auch die gehen bald. Aber die Scheiben, die großen Scheiben, bleiben. Spiegeln uns drinnen und euch draußen auch. Die Ampeln, die Schienen. Die Glühbirnen hier drin an der Decke. 200? Ein langer Mantel geht vorbei, lange Hose, flache Schuhe, lange Haare bis auf die Schultern. Ein Mann! Ein kurzer Pelzmantel, Tütchen. Eine Frau. Kurzer Mantel, nackte Beine, Pumps aus Lack, die Tasche auch. Diese Frau humpelt. Und das? Was ist das? Das sind Kinder. Drei Kinder in Anoraks und Kapuzen. Die Kinder sind alle drei männlich und mürrisch und blass und werden an den Händen gezogen. Schnell, schnell vorbeigezogen. Mit offenem Mund. Ah! Eine Frau mit zwei Mädchen, kleine Mädchen, an jeder Hand eins, kleine, zottlige Mädchen, zu eilig, zu schnell, zwei rennende Mädchen, weil die Mutter sich so beeilt. Andere ziehen Koffer auf Rollen so hinter sich her und eine Frau schleppt auch einen schweren Rucksack hier an der Scheibe vorbei. Rock, rock, rock. Keine Hand frei, man hat ja nur zwei. Und in der einen, da trägt sie eine Reisetasche und in der anderen eine Tüte, Plastik. Und sie zu Boden beim Laufen, beim Schleppen. Und das ist auch eine Frau. Fettflecke an der Scheibe. Da hat ein Mensch seine Stirn dran gelehnt beim Reinsehen und ist schon weg. Die Straßenbahn rechts rum, die Bahn nun von links, zwei Bögen erleuchteter Wagen. Die Straßenbahn rechts rum, die Bahn nun von links, zwei Bögen erleuchteter Wagen. Die Straßenbahn rechts rum, die Bahn nun von links, die haben uns immer gefahren. Die Straßenbahn rechts um die Bahn und von links, zwei Bögen erleuchteter Wagen. Die Straßenbahn rechts um die Bahn und von links, die haben uns immer gefahren. An so einer neuen Straßenbahn blinkt alles. Gelb-orange. Die Richtungsanzeiger vor einer Kurve. Sechs Stück an der langen Bahn und grün. Die Kreise aus leuchtenden Pünktchen neben den Türen, wenn sie schließen. Und rot. Die Kreise aus leuchtenden Pünktchen, wenn die Türen sich öffnen. Rot. Auch die Warnlampen, wenn die Bahn abfährt. Aber die Scheiben, die großen Scheiben bleiben. Und was auch noch zu sehen ist durch die große Scheibe, rot-weiß gestreifte Sperren vor Löchern im Fußweg. Also große Plastikwarnteile, die mitten auf der Fahrbahn stehen, weshalb die Autos an dieser Stelle stehen bleiben. Wegen der orangenen Blinklichter auf den rot-weißen Ständern. Die stehen schon 10 Jahre so da und warnen vor Wasser, vor Pfützen und Löchern. Vor tiefen Löchern, die dort beginnen. Es ist die Ecke zur Oranienburger Straße. Jetzt eine Frau, die ich kannte. Die kannte ich mal. Geht in Schwarz, hatte ihr Kind. Ja, ihr Kind hatte sie schon lange dem Vater überlassen als Künstlerin. Künstlerin. Kunst. Oh, Kunst. Eine Schulklasse schwarz. Schwarz gekleidete Mädchen, alle in Jacken, die Knöpfe haben und allen fliegen die Haare in die Gesichter. Sie stehen vor unserer Scheibe und beraten sich. Wie gehen wir weiter? Und Schmalzköpfe. Die Schmalzköpfe tauchen auf. Immer zwei nebeneinander. Zwei junge Männer mit fettigen Locken oder glatten und fettigen Haaren. Die sind früher auch immer geschlendert. Aber diese Zeit ist vorbei. Auch die Schmalzköpfe haben einen schönen Schritt drauf und reden beim Gehen nicht mehr. Ja. Und alle scheinen zu rennen. Das ist neu in Berlin. Das ist anders als früher an diesem Ort. Natürlich ist das hier nicht Piccadilly Circus. Und trotzdem, es funkelt ja schon. Es funkelt natürlich im Dunkeln besonders und in der Dämmerung. Da funkelt es am schönsten. Die Lampen auf den Gittern vor den gefährlichen Löchern draußen im Fußweg direkt vor unserer Scheibe, die blinken. Die Fenster in den Häusern gegenüber leuchten. Die Glasbuchstaben Vini e Salumi über dem Weingeschäft scheinen weiß. Und funkelnagelneu erleuchtet sind die gelben Straßenbahnen. An so einer Straßenbahn blinkt alles. Gelb-orange, die Richtungsanzeiger vor einer Kurve, 6 Stück an der langen Bahn. Und grün, die Kreise aus leuchtenden Pünktchen neben den Türen, wenn sie schließen. Rot, die Kreise aus leuchtenden Pünktchen, wenn die Türen sich öffnen. Und natürlich leuchtet der ganze verglaste Zug innen auch selber. Licht fährt vorbei, fährt um alle Ecken. Und auch nach vorn, dorthin zu dem S-Bahnhof Börse. So hieß der früher. Hier war ja die Börse, die gibt's nicht mehr. Er steht uns jetzt frei gegenüber, der Bahnhof, weil vor ihm die Häuser weggebombt sind. Und er hat auch ein neues Dach mit großen verglasten Rippen. Querrippen, auch von dort fällt Licht und scheint auf die Wipfel der Bäume. Durch die Lochfenster sieht man die S-Bahn fahren und unten die Leute. Ameisen, dunkel. Die Leute leuchten noch nicht. Aber die Scheiben, die großen Scheiben, spiegeln uns drinnen und euch draußen auch. Die Ampeln, die Schienen, die Glühbirnen, hier drin an der Decke. 200? Sind es 200, die wie ein Haarnetz, ein Perlennetz von schönen Frauen von italienischen Bildern der Zeit von Boccaccio in die Decke des Cafés in regelmäßigen Abständen reingeschraubt sind und dort ebenso wie ein Perlennetz leuchten? Diese Perlen liegen in allen Weingläsern, Biergläsern fest auf dem Grund, leuchten und steigen nicht auf. Übrigens ist mein Tisch hier am Fenster immer frei, wenn ich komme. Immer. Es ist also leicht, dieses Lied hier zu schreiben am Fenster. Und was leicht geht, das ist richtig und soll so sein. Leicht ist es auch zu rauchen. Hier vor diesen Scheiben im Vorbeigehen stecken sich Frauen, sobald es dunkel wird, immerzu Zigaretten an. Frauen in kurzen Jacken und kurzen Röcken, mit kurzen Haaren, aber bis über die Ohren hängen sie schon, die Haare. Ist schon schön. Und alle auf Stöckelschuhen, diese Zigarettenanzünderinnen. Rums! Eine Straßenbahn kommt von vorn auf mich zu. Eine andere von links ist schon weg. Und ein Auto hält. Lieferwagen. Verdeckt mir die Scheibe. Und den Weinladen. Gegenüber auch. Die Schrift Vini e Salumi. Und die Flaschen in den Regalen. Hoch bis zur Decke. Der Angeberwein bleibt allein. Da in das Haus, da geht niemand rein. Je länger man sitzt, umso dunkler das Licht. Es dunkelt hier drin, wenn man lange hier sitzt. Und die Augen tun weh. Wenn 10 Minuten niemand Neues erscheint, wird es allen Anwesenden bewusst, dass wir hier seit 10 Minuten allein sind. Und auf einmal sieht jeder, Das Licht vergeht, so als ob unser Auftritt zu Ende geht. Wir können uns kaum noch erkennen. Nennen. Was? Nichts. Warten auf die Ankunft des Lichts. Oder wie soll man das nennen? Jetzt. Ein neuer Gast betritt die Bühne. Abgehauen und da geblieben, weg und wieder hier. Berlin, Berlin zum letzten Mal. Was kriege ich dafür? Kommen alle. Erst sind sie alle von hier weggegangen und jetzt kommen alle zurück. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Kommt einer an meinen Tisch. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Warst du nicht in München? Nein, schon lange nicht mehr. Wie lange? Ein Jahr und zwei Monate. Ja. Ich habe dort gegenüber mein neues Büro. Und wofür? Tja, wofür? Ich kann dir deine Homepage machen, wenn du willst. Also in deinem Beruf wäre das sogar sehr angebracht. Da können die Journalisten immer gleich reingucken, sich das Richtige runterkopieren. Du kannst sogar ganze Textseiten einspeichern, Fotos, Biografien, na, du weißt schon. Schenkst du mir einen? Schrilles Lachen. Dann geht da der Mann. Philosoph, promoviert, arbeitslos, damals Regieassistent mit Aussicht auf eine eigene Inszenierung. Was machst du denn? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was haben wir eigentlich damals geprobt? War das Kino? War das Theater? War das im Ernst oder nur, wie das Wort schon sagt, ein Spiel? Was machst du denn hier? Erkenne ich eine Frau am Nebentisch und gehe zu ihr. Hallo Tatjana, wie viele Jahre haben wir uns nicht gesehen? 10. Und woher weißt du das so genau? Hab gerade nachgezählt. Es sind 10. Dachte, du wohnst in Potsdam? Schon lange nicht mehr. Wie lange? 2 Jahre. Ich habe eines Tages beschlossen, in dieser Woche suche ich mir eine Wohnung in Berlin. Und ich habe eine gefunden. Schöne Wohnung. 600 Mark. Besser geht's nicht. Wovon lebst du? Schrilles Lachen. Bin arbeitslos. Schon lange. Ja, arbeitslos. Bin aber verabredet, kommt gleich jemand. Jemand kommt, eine Frau, die beiden küssen sich ab. 2 Filmregisseurinnen. Früher, Tatjana trägt ihre Lieblingsfarben. Ein Weinrot mit violetten Streifen. Die Jacke ist selbst gestrickt. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Als wir uns kannten, strickten wir in diesen Farben jeder sich selber einen Pullover in einem kalten Sommer an der Ostsee. Und unsere Kinder spielten im Sand. War das ein Spiel damals? Das war doch kein Spiel. Aber es kommt mir so vor. Was machst du denn hier? Kommt ein Mann rein mit Glatze und Bauch, geht an mir vorbei, ziemlich dicht und fragt. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Warst du nicht in den Westen gegangen? Ja. Ich? Naja, stimmt schon. Das war mal, das ist jetzt vorbei. Geht weiter, setzt sich zu einem Mann, dem er die Schulter streichelt. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Und dann kommt noch einer, ein kleiner älterer Mann. Meine alte Liebe ist alt geworden und sie erschrickt. Du? Du? Was machst du was denn machst hier? Was machst denn du hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? was machst du denn hier? Ja, was machst du denn hier? Ja, was machst du denn hier? Ja, was machen wir hier? Kaffee trinken? Das nun zu allerletzt. Es geht weiter mit dem Gespräch eines ehemaligen Liebespaares. Wenn ich es richtig behalten habe, hieß das große Café am Hackischen Markt früher einmal Café Slavik und befand sich genau gegenüber, also auf der anderen Seite der Straße. Und zwar auf der Rasenecke, über die wir immer gelatscht sind, um uns den Weg zum Alexanderplatz abzukürzen. Auf dieser Rasenecke steht ja drüben jetzt wieder ein Haus. Genau dort, wo es seine halbrunde Ecke hat, stand früher ein anderes Haus mit einer halbrunden Ecke. Und genau in der Rundung befand sich das Café Slavik. Und kannst du dir vorstellen, eines Tages trugen vier Männer eine riesige Buttercremetorte aus dem Café Slavik über den Hackischen Markt, in die Oranienburger Straße und dann rechts in die große Hamburger Straße, wo eine alte Frau Geburtstag hatte. Die Torte war das Geschenk ihres Sohnes. So groß, dass vier Männer sie tragen mussten. An dieser Torte hat die ganze Nachbarschaft mitgegessen. Darum habe ich 60 Jahre später immer noch einen Menschen treffen können, der sich daran erinnerte. Dieser Sohn war Vertreter für Fiodora-Schokolade und ging nach Amerika. Später dann bezahlte er für seine Mutter ein Ticket erster Klasse auf einem Dampfer nach Amerika. Denn sonst hätte sie sich bald in dem Sammellager für Juden, das sich in ihrer eigenen Straße befand, in der großen Hamburger Straße, dort hätte sie sich einfinden müssen. Aber so hat sie überlebt und einer Nachbarin geschrieben, dass kurz vor New York ein Offizier auf dem Schiff sie zu sich gerufen hat und gesagt, gucken Sie mal, wer neben Ihnen steht. Sie drehte sich um und da war es ihr Sohn, der extra ein Boot gemietet hatte, um der Mutter entgegenzufahren, denn er hatte Angst, dass sie einen Herzschlag bekommen könnte bei den Aufregungen der Ankunft. Tja, starke Mutter-Sohn-Bindung. Ja, Torten machen dick. Wahrscheinlich aß dieser Sohn gern Torte. Nein, die Mutter. Eine riesige Torte wird das Schönste gewesen sein, was sie sich vorstellen konnte. Die eigene Mutter mit Torte aufzuwiegen. Wem fehlt heute noch ein, seine Liebe mit etwas aufzuwiegen? Was schwer ist, das ist schon mal sowieso schlecht. Tja, ich hab auch zugenommen. Hast du dich von deiner Frau getrennt? Nein. Lebt ihr zusammen? Nein. Lebst du allein? Tja. Ich werde mir mal eine Taxi nehmen. Taxi. Da läuft der ehemalige Geliebte draußen über die Straße und sieht sich nicht um. Wie kam meine alte Liebe auf den Dampfer? Ja, wie kam meine alte Liebe auf den Dampfer? Warum wohl? Sie will nach Berlin. Und wie passt dieses Gespräch mit dem Dampfer zusammen, mit dem Schiff, das langsam wieder auftaucht und den vielen Menschen, die hier vorbeirennen? Denn eine Beobachtung hatten die beiden noch gemacht. Die Gitter sind weg. Welche Gitter? Rechts vor der Scheibe standen Gitter auf dem Bürgersteig. Man musste auf der Straße weiterlaufen, wegen der Baustelle. Es zeigt sich ein Mann mit Blumenstrauß, rennt vorbei und der Strauß steckt im weißen Papier. Der Mann im offenen Hemd, bei dem Wetter im offenen Hemd, blütenweiß unterm Anzugsjackett. Schick, schick, schick, schick, schick, sehr schick, läuft geblendet zwischen den Autos herum. Aber so viele Scheinwerfer sind es gar nicht, die ihm ins Gesicht scheinen. Ist wohl auch mehr der Lichtschein vom eigenen Hemd. In dieser Nacht, In einer Nacht sind nicht nur die Poller und Blinklichter mitsamt ihren Ständern verschwunden. Nein, es sind auch die Gerüste und Tücher von der Seite des Hauses verschwunden, der Eckseite der Seite zur Oranienburger Straße. Die Ampel an der Kreuzung ist zugehängt, weil die Oranienburger Straße gesperrt ist. Weil eben das Schiff an dieser Seite jetzt endgültig flott gemacht wird. Arbeiter kriechen auf dem Boden herum, auf dem Trottoir von der Oranienburger Straße, genau da, wo die Torte einmal langgetragen wurde. Sie kriechen auf allen Vieren und drücken mit ihren Händen Sand an die Ränder der Glaswände. Solange ich erlebte, war an dieser Stelle nur eine Bombenlücke, dann eine Mauer und ein leerer Platz dahinter. Und dann jahrelang eine Baustelle. Und jetzt auf einmal steht da eine steile, verglaste Dampferseite mit einer Brüstung ziemlich weit oben. Jetzt ist diese Ecke fertig. Werde ich einen Platz auf diesem Dampfer haben? Ein Platz am Fenster ist immer frei. Ist dieser Platz am Fenster frei? Es geht weiter mit dem Gespräch eines künftigen Liebespaares. Er ist frei. Tatsächlich treffen sich in diesem Café Menschen. Niemand ist lange allein. Früher war das große Café am Hackeschen Markt genau auf der anderen Seite. Genau dort, wo das neue Haus da gegenüber seine halbrunde Ecke hat. Dann früher ein anderes Haus mit einer halbrunden Ecke. Und genau in der Rundung war das Café. Die sollen sehr gute Torten gebacken haben. Auch auf Bestellung. Einer hat sogar mal eine Torte bestellt, die war so groß, dass vier Männer sie tragen mussten. Die war für seine Mutter zum Geburtstag. Die wohnte hier gleich um die Ecke. Das war in den 20er Jahren. Übrigens war das hier mal die jüdische Gegend hier rings um die Rosenthaler Straße. Ich bin Jude. Darf ich Sie zu einem Stück Torte einladen? Ich meine, was soll man sonst sagen? Zu so einer sentimentalen Geschichte. Außer, dass es offenbar immer noch Leute gibt, die gern Torte essen. Sie auch? Es gibt Torten, die sind aus reiner Schokolade gebacken. Oh, nicht ganz, also mit etwas Mehl dazu auch. Und andere, die bestehen nur aus Sahne und Eiweißschaum und die werden mit frischen Blüten dekoriert. Und andere haben Schichten aus Blätterteig und dazwischen Schichten aus Sahne und klein gehackten Maronen. Oder man kann das mit Pekannuss backen. Schmeckt auch gut. Und auf die schwarze Schokoladentorte kann man Blattgold streuen. Der Mensch kann das Blattgold vertragen. Er kann es trinken und essen. Das soll sogar gut sein. Das Gold auf die weißen Cremes gestreut, sieht weniger gut aus. Dagegen eine leichte Orangencreme mit Blattgold oder die Veilchenfarbe. Die kriegt man aus Veilchen, tatsächlich den frischen, den echten Veilchen gepresst. Und kennen Sie noch die Veilchen, kandiert und auch dekoriert? Also eine veilchenfarbene Torte mit Blattgold bestreut, das ist schon was Feines. Oh, das eine sage ich Ihnen gleich. Ich bin aus dem Osten. Aus dem Osten sind wir alle mal gewesen. Ehrlich mal. Alle, die hier sitzen, haben das Gefühl, sie wären hier schon früher mal gewesen. Ist es nicht überall so? Dort, wo die Juden einmal gewohnt haben? Und wenn einer das Gefühl hat, schon einmal hier gewesen zu sein, war er dann früher mal ein Jude? Und wie passt dieses Gespräch mit dem Dampfer zusammen, mit dem Schiff, das gerade wieder ein Stück deutlicher sich zu erkennen gibt und den vielen Menschen, die hier vorbeirennen, erstens und zweitens, Torten gibt es hier kaum. Torten gibt es woanders viel besser, hier nicht. Hier ist kein Kaffee für Torten, das ist ein Kaffee für jetzt. Jetzt, jetzt, für die Zeit, für den richtigen Augenblick. Und jetzt lacht die Frau und die Torte steht da, ein Stückchen für jeden. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ja, was machen wir hier? Kaffee trinken, das nun zu allerletzt. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Na, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Das Schönste wird zuerst zerstört. Naturgesetz. Wie sollen wir leben? Falsche Frage. Hier auf diesem Dampfer, Mensch. Wir sitzen doch schon drauf. Ja, da ist er weg auf einmal. Oder habe ich mir diesen Mann nur ausgedacht? Aber die Torte... Ja, nicht nur die Scheiben, auch alle Torten bleiben. Und ich hau nicht mehr ab. Was sind wir abgehauen? Aus Berlin, aus dem Osten, aus Deutschland. Und auch andere hauen ja auch ab. Aus ihren Orten, ihren Familien, ihren Ländern und bestürmen die Welt. Wenn Sturm aufzieht, werden sie selber ein Teil von dem Sturm. Und diese bewegliche Masse, wird sie denn irgendwann einmal fest? Ein fester Platz ist nur im Dampfer garantiert. Im Dampfer, da sitzt man direkt in der Mitte, da ist man ganz nah dran und doch nicht dabei. Was das für ein Schiff ist, in dem wir sitzen? Heißt das wirklich Hackscher Markt? Ich kann nicht um die Ecke gucken. Ich kann nicht lesen. Es steht auch nicht richtig was drauf. Seltsam. Das ist seltsam. Und jetzt will noch ein Schwarzer auf das Schiff. Ach, verzeihen Sie, ist der Platz hier am Fenster noch frei? Sie sind ja ganz blutverschmiert. Na und? Ist der Platz nun frei? Ihr Kopf, ist da nicht etwas verschoben? An der Schläfe der Knochen so schief. Und das Blut da am Ohr, könnte es sein, dass Sie Hilfe brauchen? Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich bin tot. Ja, der Platz ist frei. Aber ich sage das ungern, denn Sie sind nicht nur blutig und tot, sondern auch noch ganz furchtbar schmutzig. Ja, das ist leider so. Sie haben mich in den Dreck getreten, meine Verfolger. Das wollen Sie auch. Ja, daran bin ich gestorben, in Dessau. Und wenn das so ausgeht, also wenn die Sache so ausgeht, dann kann man es nicht mehr ändern danach. Aber es ist schon lange her. Ach, Sie sind der Tod aus Dessau. Ja, das ist schon lange her. Ja, das ist lange her. Aber jetzt bin ich frei. Wissen Sie? Ich kann gehen, wohin ich will, Und ich wollte das auch mal sehen. Berlin, am Hackischen Markt. Hier hätten Sie auch früher herkommen können, auch als Lebender hätten Sie herkommen können. Hier wäre Ihnen das nicht passiert. Niemals wäre es hier passiert. Ich weiß genau, dass es hier nie passiert wäre. Ja. Und da wären Sie auch noch am Leben gewesen. Noch nicht zu Dreck verkrustet. Und der Sand auch noch mit dem Blut vermischt. Sowas kann ich nicht sehen. Das konnte ich noch nie auf sowas hingucken aus der Nähe. Ich könnte wirklich Angst kriegen vor Ihnen. Und ich könnte auch sagen, das ist eine riesengroße Geschmacklosigkeit, hierher zu kommen. Sie waren doch schon genug in den Zeitungen, Fernsehberichten. Reicht denn das immer noch nicht? So sehen Sie das. Aber glauben Sie mir, ich komme aus reiner Neugier. Ich war Arbeiter dort in der kleinen Stadt. Und die war nicht so schön. Und wie spannend ist nur dagegen das Leben hier drinnen. Und auch vor der Scheibe. Wie viele habe ich versäumt? Wie vieles gar nicht gesehen? Wie schade. Arbeiter sitzen ja hier nur nicht gerade. Aber es treffen sich in diesem Café Menschen. Niemand ist lange allein. Paare. Man sollte es nicht glauben. Paare. Der Schwarze, der schweigt jetzt mit seinem schwarzen, schwarzen, zertretenen Kopf. Versperrt mir die Aussicht, die schöne, lebendige Aussicht, die Scheiben, die Frauen, die Rucksäcke. Was tragen die so viele Rucksäcke rum und will der nun ewig hier bleiben? Durch das Café geht ein Ruck, weil das Schiff, unser Schiff, fährt jetzt los. Und der Schwarze am Tisch, dieser Mann, steht nun auf und ich auch, denn wir stehen ja ganz vorn an der Scheibe und können von oben auf einmal alles, alles auf einmal sehen. Ja, und ist das nicht schön? Da fährt die S-Bahn unter uns und alle Straßenbahnen und die Cafés sind alle geöffnet und voll. Und auf der Ecke gegenüber die neuen Häuser, sie sehen ganz prächtig aus. Nur der Schwarze, der arme Mann neben mir, der sieht gar nicht hin. Fand er mich böse vorhin? Ist es eine Schande, erschlagen zu werden? Fällt ihm sowas auf einmal ein? Oder denkt er nun auch daran, wie er jetzt aussieht? Und dass er hier nicht reinpasst, jedenfalls nicht in dem Zustand, in diesem totgeschlagenen Zustand. Immerzu tritt er den Kopf weg. Er schämt sich vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Das ist ganz und gar fehl am Platze. Sehen Sie dort dieses Haus gegenüber, das mit der runden Ecke? Das war hier mal das große Café, das Kaffeehausschiff hier am Hackischen Markt. Aber solange ich hier lebte, kannte ich nur die Rasenfläche, auf der es stand, weil das Haus ist verbrannt. Und von den vielen Erstickten in seinen Kellern, da liegen vielleicht immer noch welche unten. Das sind auch so gar nicht in Frieden Gestorbene. Und die sind ja auch noch hier. Und genauso ist es mit der Wiese vor dem S-Bahnhof. Und so manchem Plätzchen hier, das noch nicht bebaut ist und wenn wir rechts rumfahren, dort an der S-Bahn-Brücke, stand ein großes Haus. Dort wohnten die Fremdarbeiter. Und die durften die Luftschutzkeller nicht einmal betreten. Die sind hier in einer Nacht alle verbrannt. Diese Leute sind ja auch noch da. Nein, sie sind nicht alleine hier mit ihrer Schande des Erschlagenen, des unvollendeten Lebens. Und wenn wir jetzt rechts rumfahren, das jüdische Altersheim ist nur noch ein leerer Fleck. Von dort fuhren Gaswagen mit Menschen paar Monate lang immer am Hackischen Markt herum, bis die vergast waren drin, die Leute. Denken Sie, die sind weg? Oder die Geister der toten Soldaten, die dann nach der Schlacht um Berlin alle hier auf den Platz hinter dem Altersheim, also auf den jüdischen Friedhof gebracht wurden. Und dann lagen sie da in großen Haufen, erst alle zusammen, bis sie sortiert wurden. Ein Haufen Russen und ein Haufen Deutscher in einem sehr heißen Mai. Oder die Frauen, die vor der Fleischerei Koschwitz in Schlangen nach Wurstsuppe anstanden und nicht gegangen sind bei Bombenalarm. Und das war auch nicht richtig. Die lagen dann auch auf dem Pflaster, tot. Sehen Sie, das wusste ich. Darum wollte ich sie auch nicht an meinem Tisch haben. Das habe ich kommen sehen. Sie holen das Schlechteste aus mir heraus. Den anderen habe ich das nicht erzählt. Denen, die vorher am Tisch hier gesessen haben. Und es tut mir jetzt leid, aber... Wir fahren noch schnell dran vorbei und das Pflaster ist neu, Gott sei Dank, denn wir wollen hier leben und nicht diese alten Geschichten hören. Und genauso ist es mit Geschichten über Sie. Mit wem ich auch gesprochen habe, mit Freunden oder Bekannten, mit Kindern und anderen Verwandten geredet, sie haben nur geseufzt und sich abgewandt oder ein anderes Thema genannt oder gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Und auch woanders wäre es so. Aber wenn Sie nun schon drin sind in unserem neuen Café und wir so in der Runde fahren, dann können wir die Sache ja teilen. Ich winke den neuen Häusern und Sie grüßen die alten Toten. Und da nickt er doch wirklich und nickt zu mancher alten Ecke und versucht auch ein Lächeln manchmal. Und das Schiff, das biegt nun in die Auguststraße ein. Wir haben nur eine winzige Runde gedreht, aber ihm scheint es nun leichter zu sein. Er ist ja auch geborgen hier und in keiner schlechten Gegend, im Gegenteil. Diese Straßen hier, hat mir mal jemand gesagt, müssten heilig gesprochen werden. Das war eine alte Frau, die dort vorne in der Oranienburger wohnte. Oranienburger Straße 5. Da, wo das Schiff gerade endet und Koschwitz beginnt und wo Koschwitz dann noch endet. Die Alte hatte im Hinterhaus einen Ausblick auf den Friedhof und immer eine Flasche Schnaps im Regal. Und ihre alten Fotografien, es waren ihre Kinder drauf. Und die verflossenen Männer. Und dass sie eine schöne Frau mal war. Das war drauf. Und auch das war nicht zu ändern. Es ist nicht zu ändern, sagte ich, was ihnen nun mal geschehen. Aber jetzt stehen wir zusammen hier und hier ist es doch wirklich schön. Und die Herrenmenschen aus Dessau sind weit weg und die Herrenmenschen aus Bernau sind weit weg und die aus Berlin-Buch genauso und aus Königswusterhausen oder wie alle die kleinen Orte heißen, in dem ersten Kreis um Berlin und im zweiten Kreis um Berlin und in dem dritten Kreis und so weiter bis an die See. Und hier in der Mitte steht unser Café. Ja, und auf diesem Boden blüht die Wunderblume. So war es immer und jetzt ist es wieder so. Hier scheint die Sonne anders, hier ist es immer schön. Hier will doch jeder sein und auf der Straße liegen. Das sagt sich so leicht hin, das ist das Schwerste. Das kann nicht jeder und es ist das Erste. Wenn ich Berlin erreiche, dann fahr ich zu ihm hin. Setz mich in mein Kaffeehaus, sieh aus dem Fenster raus, sieh all die anderen Leute sich über Wasser halten, weil sie ja alle kommen, die Neuen. Pflastertreter hier, die Menschen in Mitte. Und wenn sie nicht laufen können, dann bleiben sie einfach sitzen auf unserem Schiff. Ach, das Schiff. Ach, das Schiff. Ach, der Tanker. Das alte und dreckige Deck. Abgetaucht und da geblieben. Weg und wieder hier. Berlin, Berlin zum letzten Mal. Was kriegen wir dafür? Ja. Und wenn Sie nicht laufen können, dann bleiben Sie einfach sitzen. Ein Platz am Fenster ist immer frei. Es ist überhaupt noch viel Platz an Deck. Und immer noch so hübsch mit den Lämpchen, den Straßenbahnen, mit Vini e Salumi und den langhaarigen Frauen hier ringsherum, die ihre Haare hinter der Stuhllehne baumeln lassen. Und das ist ja auch kein Dampfer in Wirklichkeit. Es ist einfach ein Café am Hackischen Markt. Es leert sich gerade, es ist kurz vor acht. Manche gehen hoch ins Kino und sehen sich Geschichten an. Von Juden, die verfolgt werden, und von Frauen, die sich Liebhaber suchen, und von Kindern, die alleine leben. Und das sehen sie alles, und dann kommen sie wieder runter und trinken Kaffee und starren aus dem Fenster. Oder sie holen sich die zerknautschten Zeitungen des Tages und lesen ein bisschen darin. Unsinn, sie telefonieren. Sie sitzen ja jeder alleine mit Telefon an seinem Tischchen, mit Kopftelefon. Sie reden und rennen dann schnell wieder raus. Aber hierher kommen sie gerne, weil es so aussieht, als könnte man hier auch bleiben. Und das kommt von dieser Zeit, als man für Straßenecken noch solche Schiffe baute. Sie hörten das Lied vom Hackischen Markt, Hörspiel von Irina Liebmann, Musik Christoph Grund, mit Katrin Klein und Gabriele Möller-Lukas, Bereket Andebran, Andreas Herrmann, Wolfgang Krasnitzer, Burkhard Rausch, Wolf-Dietrich Sprenger. Klavier-Orgel-Sampling Christoph Grund, Geige Christoph Ogiermann, Trompete Michael Groß. Chor Astrid Kunert, Mehmet Kujuchugulari, Birte Lütje, Balkes Mehle, Bernhard Wolf. Ton und Technik Peter Nielsen und Christine Rockstroh. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Christiane Ohaus.